Plan B mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den schmucklosen Titel Spot Festival 2011. Seit 4 Jahren nun schon besuche ich das jeweils im Mai stattfindende Spot-Festival im dänischen Aarhus. Und von Reue bisher keine Spur. Die Anfahrt gehorcht dem immer zugleichen Ritual. Früh am Morgen besteige ich den Zug nach Hamburg. Hinterm Bahnhof dort nehme ich schnell einen Kaffee in der Gaststätte Nagel. Fahre dann mit der S-Bahn zur Sternschanze und klettere dort in einen Bus, der am frühen Morgen bereits mit einigen Leuten von Berlin aus gestartet ist. Und nun die Hamburger Delegation aufnimmt. Los geht's. Ein paar Kilometer durch die City, kurz hinter einer Holzfirma mit dem eigentümlichen Namen Mordhorst, dann auf die Autobahn. Und rund 4 Stunden später erreichen wir Aarhus. Der eigentliche Beginn des Festivals ist zwar erst morgen, am Freitag. Heute aber steigt bereits eine Party und dazu ein Interspot betitelter Abend im örtlichen Musikcafé. Dort auf der Bühne stehen jeweils immer 2 Bands, wobei die eine die Lieder der anderen Band spielt bzw. interpretiert. Eine nicht sonderlich originelle Idee, finde ich. Immerhin aber fällt mir eine Band auf, die ich schon seit längerem sehen will. Ginger aus Österreich. Und ebenfalls richtig gut und originell mit ihrem Progressive Folk Rock die ostdeutsche Band Talking to Turtles. Eine Frau mit krausem Haar und großen Augen fragt mich zwischendurch unvermittelt nach meiner dänischen Lieblingsband. Um nicht gleich schon am ersten Abend unangenehm aufzufallen, zähle ich sicherheitshalber satte 5 Bands auf, darunter die Ravenettes und Tree Fight for Sunlight. Bingo! Lisa, so stellt sie sich mir vor, ist Managerin der Letztgenannten und zeigt mir prompt einige Bilder der Band auf ihrem Handy. Einmal taucht dort auch das Bild eines alten Mannes auf. Gehört er dazu? Nein, das ist mein Großvater, sagt sie. Der alte Nikolai Marxen aus Steinfeld in Schleswig-Holstein. Er hat der nach dem Zweiten Weltkrieg bitterarmen Familie mit der Erfindung eines sogenannten Kalkstreuers einen immerhin bescheidenen Wohlstand beschert. Was zum Teufel ist ein Kalkstreuer, frage ich. Lisas Antwort geht im nun einsetzenden Lärm einer neuen Band allerdings komplett unter. The Blue Van besteigen die Bühne. Die müssen wir hier nicht hören, klingen wie Golden Earring in schlecht und kommen einfach zu spät. 40 Jahre ungefähr. Stattdessen hier jetzt Tree Fight for Sunlight. Ehrlich zu sein, als die Plattenfirma der Tree Fight for Sunlight gerade gehört, mir das Album der Band vor einigen Monaten als Download zuspielte, entsorgte ich es nach flüchtigem Hören zügig. Weg damit. Doch dann passierte etwas Seltsames. Immer mehr Bands, nämlich kamen zuletzt mit diesem beseelten Gesang und rhythmisch treibenden Piano-Sounds um die Ecke, bis ich plötzlich feststellte, hier schlägt sich auch der Einfluss einer jahrzehntelang als maßlos uncool verspotteten Band nieder, die wir womöglich wieder neu entdecken und am Ende dann wohl auch neu bewerten müssen. Die britische Band Supertramp nämlich. Ich verfluchte mich für meine maßlose Fehleinschätzung, ging in den erstbesten Plattenladen und kaufte, was ich ursprünglich kostenlos frei Haus bekommen hatte. Das Album der Tree Fight for Sunlight. Neben Dänen ist die Dänin Olund derzeit ein absoluter Hoffnungsträger in Sachen Pop made in Denmark. Ähnlich wie Medina im letzten Jahr könnte auch sie mit ihrem selbstbetitelten Album schon bald auch hier durch die Decke gehen. Geplante Veröffentlichung August. Die ehemalige Tänzerin, bildhübsch, lebt schon seit geraumer Zeit im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Einige ihrer Songs verfügen durchaus über Poesie und geizen neben geschmackvoll eingesetzten Elektronik-Sounds auch nicht mit exotischen Klängen wie denen etwa der Marimba oder der Harfe. Musik aus dem selbstbetitelten Album der Dänin O-Land, Perfection, der Titel, den wir gehört haben. Spot Festival 2011, Aarhus. Die meisten der rund 12 Bühnen befinden sich auf dem Areal des Musikhuset. des örtlichen Musikhauses. Ein gigantischer Palast ist das, mit mehreren Sälen, deren Sitzreihen sich wie bei einem Amphitheater von unten nach oben ziehen. Allein das Foyer des Hauses erreicht gut und gern die Größe eines halben Fußballfeldes. Knapp 10.000 Besucher etwa finden sich ein, darunter viele ausländische Gäste, sogenanntes Fachpublikum, Agenten, Manager, Vertreter von Plattenfirmen, Booker, Journalisten und so weiter. Dazu 120 Bands, die meisten aus Skandinavien, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, einige aus Island oder von den Färöerinseln. Popmusik als Exportartikel. Viele Bands hoffen auf Auslandstourneen, Festivals, Verträge und natürlich nicht zuletzt Verkäufe. Gerne so massiv wie die von Lady Gaga, deren Hit Born This Way übrigens einen Dänen als Co-Autor und auch Co-Produzenten ausweist. Jeppe Lausen heißt der Mann, einst als Senior eine Hälfte des Dänen-Duos Junior Senior. Pop und Dänemark. Was geht? Eine Diskussionsveranstaltung des Festivals geht der abenteuerlich anmutenden Frage nach, wie dänische Popmusik auf den bulgarischen und den rumänischen Musikmarkt lanciert werden kann. Das Spot-Festival selber hat inzwischen so etwas wie Festival-Dependancen in weiteren europäischen Städten eröffnet. Neben Festivals in Wien und Brüssel soll Ende des Jahres auch ein Spot-Festival in Köln stattfinden. Mit dabei könnte dann dieser Mann sein. Der Däne Rangleklotz. Er verblüfft mit Tracks, in denen sich raffiniertes Songwriting, harter Elektro-Rave und bizarre Breaks bisweilen genial die Hand geben. Seine Stimme erinnert mich, nun ja, auf gewisse Art an frühe Aufnahmen des Briten Patrick Wolfe. Eine grandiose Live-Show war das des Mannes, dessen Namen ich hier sicherheitshalber nochmal sage, Rangle Klott. Spotfestival 2011. Jetzt kommt ein junger Kerl namens Chris mal hier ins Bild. In seinem Office in Münster versucht er, noch weitgehend unbekannten Bands eine Tour durch Deutschland zu buchen. Kein leichter Job. Don't call us, we call you. Diesen Standardspruch aus dem Repertoire eines wohl jeden Veranstalters kennt er nur zu gut. Chris besucht das Festival wegen einer fünfköpfigen Band aus dem dänischen Ort Thisted. Artificial Brothers nennt sich die junge Formation, für deren Belange er sich in Deutschland einsetzen will. Ich versuche gerade was fürs Reeperbahn-Festival im September klarzumachen, raunt er mir zu und weist mich auf eine Show der Artificial Brothers hin, die um 21 Uhr in einem Kellerraum unterhalb des Musikhauses stattfinden soll. Tatsächlich mache ich mich zu gegebener Zeit auf die Suche nach diesem Keller, der nicht offiziell als Veranstaltungsort gelistet ist. Ich gehe eine Treppe hinunter und folge Pfeilen, welche die Band an die Wände geklebt hat. Es geht durch zahlreiche Gänge, links, rechts, quer, geradeaus. Endlich bin ich da, denke ich zumindest, öffne schwungvoll eine schwere Eisentür und befinde mich urplötzlich in einem Kreis älterer Damen, die, begleitet von einer Klavierspielerin, der rhythmischen Sportgymnastik frönen. Good evening, ladies, sage ich und ziehe mich umgehend so geräuschlos wie eben möglich zurück. So ein Mist. Drei weitere Male quer, links und geradeaus. Dann ist es endlich geschafft. Die Artificial Brothers live. Ob ihren Weltschmerz New Wave wirklich jemand braucht, außerhalb dieses Kellers? Keine Ahnung. Fest aber steht, der spindeldürre Kerl, Anfang 20, im schwarzen Anzug am Mikrofon, macht seinen Job wirklich gut. Und nicht nur er. Die Band ist tight, wie man so schön sagt. Mein Nebenmann im Publikum, Carsten, ein erfahrener Konzertgänger aus Hamburg, bestätigt das. Die haben was, sagt er. Stimmt, haben sie. See the dance of the spiders. See them crawling again. See the dance of the spiders. I sense infinity. Finnland Jazz hier, Joona Toivanen Trio, Dream of a Family, der Track. Spot Festival 2011. Irgendwo im Gedränge. Plötzlich stehe ich vor einem Mann, den ich zu kennen glaube. Verharre einen Moment lang und überlege. Dem Mann scheint es ganz ähnlich zu gehen. Auch er stoppt seinen Gang. Wir sind uns schon mal begegnet, sagt er. Bist du zufällig der Sänger von KXP, frage ich ihn. Und er nickt. Das finnische Trio hat vor gut einer Stunde seinen Auftritt beendet. Und was für einen. Ich meine, Zeitungen, Magazine und TV-Sendungen reflektieren gelegentlich ja über die noch vorhandenen Ölreserven auf diesem Planeten und darüber, wo sie in noch besonderem Maße vorhanden sind. Stellen wir hier dieselbe Frage doch einmal für Vintage-Keyboards und Uralt-Synthesizer. Wo eigentlich sind die geblieben, die in zahllosen Annoncen und sonst wo immer wieder händeringend gesucht werden? Klare Antwort hier, in Finnland. Ich glaube, nirgendwo sonst existiert eine derart obskure Szene, die auf diesem Uralt-Instrumentarium immer wieder die kuriosesten und vielen virtuosen Zufällen unterworfenen Elektrotrips hinbekommt. So hatte es sich auch bei KXP verhalten, deren monoton grollender Gothic, Voodoo, Elektro eben mir einmal mehr die geniale, längst verblichene Kultformation Opel Bastards aus Finnland in Erinnerung gerufen hatte. Genau so hatte ich es zudem einem Nebenmann in der Halle gesagt. Opel Bastards und die Folgen. Der KXP-Sänger mustert mich nun erneut und sagt, wir haben uns vor vielen Jahren mal gesehen. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Ich zucke ratlos mit den Achseln. Keine Ahnung, sage ich. Er brütet kurz vor sich hin, dann sagt er, es war auf der Musikmesse Popcom, damals in Köln, 90er Jahre. Ich schaue ihn an und sage, du bist doch nicht etwa... Doch, sagt er, ich bin es. Ich bin Timo Kaukolampi von den alten Opel Bastards. Wie er das sagt, fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Timo und die Opel Bastards. Einen ganzen Nachmittag hatten wir damals in der Messehalle während der Popcom an einem Tisch zusammengesessen, geredet und Bier getrunken. Und genau das tun wir nun auch. Cheers, Timo. Der ehemalige Opel-Bastard Timo Kaukolampi hier mit seiner neuen Band KXP und Musik aus ihrem selbstbetitelten Album aus dem Jahre 2010, der Titel Mehu Moments. Spot Festival 2011. Kommen wir zu zwei weiteren absoluten Highlights. Zunächst das schwedische Duo JJ, groß geworden durch die Internet-Indie-Bibel Pitchfork. Ein entrückt und zeitlupenhaft daherkommender Balearic-Sound ist das, in dessen Verlauf der zunächst übervolle Saal sich rasend schnell leert. Die Melodien der Sängerin erinnern an im Drogenrausch vorgetragene Weihnachtslieder. Der blonde Gitarrist beißt sich bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit in ihrem Nacken fest. Auf welchem Trip sind die? Das ist unfassbar. Neben zwei Alben hat das Duo am, Achtung, Heiligabend 2010 ein Mixtape mit dem Titel Kills herausgebracht, auf dem es ähnlich abenteuerlich zugeht, nämlich so. Why? What I say, 'cause no one else in this world could do it. But I found a way to get out every chance I get, to have no mercy, no regret. And I don't wanna know everything that you've been told, and I don't wanna go anywhere that you've been going to. The truth, my dream of you, when everybody knew you fooled me. Like I said, I take the blame, you can keep the shame. And I know what and who, let's keep that between me and you. And let us see what you do, and let us see what you knew, what you do. Musik aus dem Mixtape Kills des schwedischen Duos JJ. Auf diesem Mixtape haben fast alle Tracks so etwas wie eine Vorlage, zumindest aber prominente Samples, die sich an Tracks unter anderem von Kanye West, Aiken oder aber in diesem Fall, ich glaube, das war gut zu erkennen, von MIA und ihrem Paper Planes ausrichten. Spot Festival 2011. Die Schwedin Jenny Wilson schließlich bringt ihr Publikum zur blanken Raserei. Spätestens, als sich ein Mitglied aus dem sechsköpfigen Gospelchor daran macht, im perfekt vorgetragenen Moonwalk an die Seite von Wilson zu schweben, gibt es kein Halten mehr für die Performance dieses vielköpfigen Ensembles. Na, habe ich mich hier verlesen? Mag sein, ich mache es so weiter. Für die Performance dieses vielköpfigen Ensembles, die statt sonst schon einmal leicht verkopfter Varietékunst an diesem Abend nur einen Imperativ kennt. Dance. Eine halbe Stunde nach der Show begegnet Jenny Wilson mir auf einem der Flure. Ich kann gar nicht anders, als sie anzusprechen. Hoffentlich nicht so blöde, dass sie mir einen Vogel zeigt und weitergeht. Ich könnte mich ohrfeigen, sage ich, dass ich sie nicht schon zuletzt in Groningen auf dem Eurosonic Festival gesehen habe. Und ich fahre fort, aber ein Freund von mir, ein junger Fotograf vom Rhein, der hat sie gesehen. Er sieht aus wie ein, ich versuche ihn zu beschreiben, und mache dabei mit den Armen eine weit ausholende Bewegung. Like a mud catcher, wie ein Schlammcatcher, sage ich schlussendlich. Und ich wette, er hat ihre Schuhe fotografiert, das tut er immer. Dancing Shoes. Er war so begeistert von ihnen. Ich weiß nun nicht genau warum, aber Jenny Wilson bleibt stehen und zeigt mir keinen Vogel. Ein wunderschöner Abend war das, sagt sie, aber dieser hier war noch besser. Man sieht sie selten in Deutschland, sage ich. Ich bin euch zu teuer, entgegnet sie lachend, erblickt meinen Besucherausweis, der mich als Radiojournalisten kennzeichnet, und drückt mir ihre neue CD in die Hand. Und weil mich das einigermaßen sprachlos macht, fährt sie fort und sagt, spielen Sie meine Musik im Radio. Vielleicht öffnet das einigen ja die Brieftasche etwas stärker als bisher. Lacht und verschwindet im Gewühl. with an open door, left the lock of fading. Jenny Wilson. Übrigens nicht verlesen eben, aber völlig falsch betont. Ich habe das gerade nachgeprüft. Bitte seht es mir nach. Das Spot-Festival präsentiert immer wieder Bands, deren Mitglieder aussehen, als dürften sie nach 24 Uhr die Straße eigentlich gar nicht mehr betreten. Junge Musiker, 16, 17, vielleicht 19 Jahre alt. Im letzten Jahr verblüffte die Gruppe Winnie Who. In diesem Jahr tat das, was mich persönlich betrifft, die Band Waldo en Marsha aus Aarhus. Als die Band in den Mittagsstunden des Freitags die Bühne erklomm, glaubte man zunächst nichts weiter zu sehen als Gitarren. Tatsächlich, 4 Gitarristen und ein Bassmann schufen in den folgenden 40 Minuten einen erhabenen Wall of Sound, den der schlaksige Sänger mit seiner Stimme eher lakonisch begleitete. Als ich ihn mitsamt Band gegen Mitternacht auf dem Freigelände des Musikhauses traf, konfrontierte ich ihn mit der während des Konzerts gemachten Anmerkung einiger Bekannter, wonach 4 Gitarristen eigentlich 3 zu viel seien. Was der junge Kerl daraufhin antwortete, war nicht ohne. Man brauche heutzutage schon 4 Gitarren, um sich auch nur ansatzweise mit Kevin Shields und dessen alter Band My Bloody Valentine messen zu können, sagte der Schlags. Gibt es Musik von euch? Fragte ich. Nur ein Demo, sagte er. Wann kann ich das haben? Fragte ich. In einer Stunde, sagte er und fügte hinzu, per Mail. Genauso ist es dann auch gekommen. Waldo en Marsha, hier mit dem Titel Made You. We'll be right back. Waldo and Marsha, Made You. Spot Festival 2011. Wenn alles vorbei ist, am späten Samstagabend gegen 2 Uhr beschließen Who Made Who das Programm, trollt sich ein Teil der Besucher anschließend noch in einen Laden namens Sway. Der liegt unmittelbar unterhalb der Einkaufszone an einer Gracht. Gut versteckt zwar, dennoch aber nicht zu verfehlen. Die Gäste da nämlich johlen und grölen, was das Zeug hält. Der Laden ist eine echte Rock'n'Roll-Hölle. Dort, wo früher mal die Abzugshaube einer Küche installiert war, möglicherweise auch der Ofen, sind gerade mal die Kacheln an der Wand geblieben. Auf dem Boden steht ein Schlagzeug und 2 oder auch 3 Boxen mitsamt Verstärkern. Die Gruppe Power Solo treibt den kompletten Laden in Temperaturgefilde, die auch der leistungsstärkste Ofen nicht schaffen würde. Puh, das ist Crunchy Frog Style. So heißt das Label, das den Schuppen mit seinen Bands alljährlich in Beschlag nimmt. Im letzten Jahr rockten die Tremolo Biergarts das Haus hier. Einer aus unserer Reisegruppe wollte am nächsten Morgen mit ihnen nach Kopenhagen fahren. Als er gegen 8 Uhr in der Frühe vor dem Schuppen eintraf, hämmerte der Drummer immer noch, wie von Sinnen, auf seine Drums. Der Bassist hing in gebückter Haltung, schlafend über seiner Box. Der Gitarrist freilich fehlte und war nirgends aufzufinden. Nachdem man alle Löcher und Nischen des Ladens erfolglos abgeklappert hatte, ging man schließlich nach draußen und fand ihn dann doch. Einige Meter entfernt. Er lag auf dem Dach eines Wagens und schnarchte wie ein Ochse. In diesem Sinne, Spot 2011. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talkradio mit Jürgen Domian. Thank you.